Heute mit Pastor Joseph Prince. Wenn ihr die Bibel sorgfältig lest, werdet ihr feststellen, dass die Bibel sehr klar sagt, dass das Evangelium, das Paulus predigte, die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk verkündet. Ganz klar, schaut euch Römer 1, Vers 16 an. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Was ist die Kraft Gottes zur Errettung? Das Evangelium. Das Evangelium von Christus ist die Kraft Gottes. Das Wort Kraft ist Dynamis, woher das Wort Dynamit kommt. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Errettung ist Soteria. Und Strongs Wörterbuch definiert es so: Erhaltung, Ganzheit, Wohlstand, Befreiung. Es umfasst all diese Bereiche: Heilung, Wohlstand, Wohlergehen, Befreiung, Ganzheit. Tatsächlich wird die Verbform von Soteria von Jesus mehr als einmal in den Evangelien verwendet, wie bei der Frau mit dem Blutfluss, als Jesus sich zu ihr umdrehte und sagte: Dein Glaube hat dich geheilt. Das griechische Wort dort ist Sozo von Soteria. Er benutzte die Verbform: Deine Sünden sind dir vergeben und dein Glaube hat dich gerettet. Halleluja. Halleluja. Sozo. Sozo ist ein umfassendes Wort. Sozo ist das Verb. Das Substantiv ist Soteria. Gott will, dass Soteria in deinem Leben geschieht. Aber was ist die Kraft, die es freisetzt? Das Evangelium. Aber was ist das Evangelium? Wir müssen sicherstellen, dass wir das richtige Evangelium haben. Im nächsten Vers heißt es: Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Beachte, dass im Evangelium, das Paulus predigt, die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird, die ein Geschenk ist. In Kapitel 3 spricht er darüber: Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Eine Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Jedem, der an Jesus glaubt, wird diese Gerechtigkeit zuteil. Halleluja. Und Paulus' Predigten handeln nicht nur von der Vergebung der Sünden. Oft denken Christen, dass das Predigen des Evangeliums bedeutet, den Leuten zu sagen, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und sie Vergebung empfangen können. Aber es ist mehr als nur Sündenvergebung. Es ist Rechtfertigung. Das Wort ist theologisch zu verstehen. Rechtfertigung bedeutet Gerechtigkeit und Gerechtigkeit durch Glauben. Gott rechtfertigt sein Volk durch den Glauben. Halleluja! Amen! Lange Zeit habe ich den Vers „Der Gerechte wird aus Glauben leben“ gelesen und dachte dabei, dass die Gerechten, also die Gläubigen, durch ihren Glauben leben, besonders diejenigen, die im vollzeitlichen Dienst stehen. Sie leben im Vertrauen auf Gott für ihre Finanzen und ihren Lebensunterhalt. Der Gerechte lebt aus Glauben. Aber tatsächlich liegt die Betonung im Griechischen anders. Die griechische Satzstruktur ist: Der durch Glauben Gerechte wird leben. Diejenigen, die durch Glauben gerecht sind, werden leben. Ich mag die folgende Übersetzung, die das gut herausstellt: Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Beachte, wer wird leben und nicht sterben? Der Gerechte durch den Glauben. Er wird ein überfließendes Leben haben. Wenn du krank bist und glaubst, dass du durch den Glauben gerecht bist, weil du auf den Herrn Jesus Christus vertraust und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen hast und du bekennst: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, was wird dann mit dieser Krankheit geschehen? Du wirst leben. Wenn du lebst, stirbt die Krankheit. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Ich mag die Revised Standard Version sogar noch lieber. Sie besagt: Wer durch den Glauben gerecht ist, wird leben. Beachte, es ist ein großer Unterschied zu: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es heißt tatsächlich: Wer durch den Glauben gerecht ist, wird leben. Wenn du glaubst, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist, und wir ermutigen die Menschen, das zu bekennen, so funktioniert der Glaube. Du bekennst: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und was passiert danach? Die Bibel sagt uns, dass du das erste Mal, wenn du das bekennst, gerettet wirst. Du musst nur Jesus als Herrn bekennen und im Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Preis den Herrn! Jetzt haben du und ich unser Vertrauen auf Christus gesetzt. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind als Gerechte geboren. Wir sind als Gerechte geboren, genauso wie wir als Sünder geboren wurden, wir alle. Manchmal tun wir als Sünder trotzdem gute Dinge, nette Dinge. Aber diese Dinge ändern unseren Status als Sünder nicht. Wir wurden als Sünder geboren, richtig? Ebenso sind wir heute von Neuem geboren, als Gerechte geboren. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und jetzt, da du als Gerechter geboren bist, gibt es Zeiten, in denen du in Sünde fällst, etwas falsch machst und es nicht magst. Wir ermutigen dich nicht, darin zu bleiben. Auf keinen Fall. Aber diese Dinge ändern deinen Status nicht. Du bist immer noch gerecht in den Augen Gottes. Halleluja! Preis den Herrn! Wenn du das glaubst, sagt die Bibel, wird die Kraft Gottes freigesetzt. Wenn du das glaubst. Aber beachte, dass dieses Evangelium, das Paulus predigte, die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Die Vergebung der Sünden ist großartig. Aber wenn dir nur deine Sünden vergeben wären und du immer noch dieselbe Person wärst, wäre das nicht genug. Du bist nicht mehr dieselbe Person. Gott hat dich in Christus versetzt. Und du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. 2. Korinther 5, Vers 21 bekräftigt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er hat den, der keine Sünde kannte, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Wo? Am Kreuz, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes, aber du musst es bekennen. Der Prophet Jesaja sah dich und mich. Er sah die Zukunft und eine Generation von Menschen, die bekennen würden, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Schauen wir uns mal Jesaja 45 an. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. In dem Herrn, wo? In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Also nochmal, nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Der Apostel Paulus zitierte dies in Philipper 2, als er sagte, im Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen. Er bezieht sich auf diesen Vers. Jesus als Herrn zu bekennen, bedeutet zu bekennen, dass du in ihm und nur in ihm Gerechtigkeit hast. Seid ihr noch bei mir? Danke, Herr. Die Bibel sagt, dass Gott möchte, dass du in der Gerechtigkeit fest gegründet bist, nicht nur davon weißt, oh, Pastor, ich habe das schon so oft gehört und du hast schon so oft darüber gepredigt, aber weißt du was, Pastor, ich weiß es schon genug, ich muss es nicht nochmal hören. Doch du musst es hören, bis du darin fest gegründet bist. Das Wort gründen im Hebräischen ist kun, was bedeutet, fest verwurzelt zu sein. Gegründet, unbeweglich. In Jesaja 54, das nach dem Werk von Jesus in Jesaja 53 kommt, steht, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Und was ist das Ergebnis? Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Denk daran, dass Bedrückung auch Krankheit einschließt. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, der umherging und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel unterdrückt waren. Du wirst fern sein von Bedrückung. Schau dir den Vers davor an. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Friede, Shalom, umfasst nicht nur Seelenfrieden, sondern auch Gesundheit, Ganzheit und Wohlergehen. Dieser Friede wird groß sein. Nicht nur, dass sie ihn haben werden, sondern es wird ein großer Shalom sein für deine Kinder. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Siehe, sie, deine Feinde, mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus, sagt Gott. Mit anderen Worten, wenn sich Menschen gegen dich verschwören, dann bin nicht ich es, der sie anleitet. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Schau dir den letzten Vers dieses Kapitels an. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Als Jesaja das sagte, gab es keine Computer und kein Social Media. Aber weißt du was? Alles ist in diesem Wort geschmiedet enthalten. Keine Waffe, welche auch immer, ob Leute dich in sozialen Medien angreifen, auf andere moderne Weise oder mit physischen Waffen. Gott versichert dir, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Gott meinte nicht nur die Waffen der damaligen Zeit, sondern auch alle Waffen, die in Zukunft geschmiedet werden. Keine Waffe wird gegen dich Erfolg haben. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Preis den Herrn. Wie ich schon sagte, der Apostel Paulus in seiner Predigt, wenn du dir das Buch der Apostelgeschichte anschaust, es wäre doch großartig, eine Predigt-CD von Paulus zu haben, oder? Ich würde sie definitiv kaufen. Aber weißt du was? Wir haben tatsächlich die Aufzeichnung von Paulus' Predigt des Evangeliums im Buch der Apostelgeschichte in Pisidien, Antiochia, Apostelgeschichte 13. Wir haben die gesamte Rede von Paulus, niedergeschrieben durch den Heiligen Geist von Lukas, der dort war und aufschrieb, was Paulus predigte. Predigen wir heute dasselbe Evangelium wie Paulus? Paulus spricht am Ende dieser Predigt über die Geschichte Israels in der Synagoge in Antiochia, Pisidien. Pastor Mark und ich waren vor vielen Jahren mit unseren Familien dort. Wir waren an dem Ort, wo die Synagoge stand, und in dieser Synagoge predigte Paulus zu ihnen und kam zu folgendem Schluss. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Ist das alles, was das Evangelium ist? Nein. Schau weiter, was er sagt. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Die Youngs-Bibel-Übersetzung gibt das griechische Wort getreu so wieder. Und von all dem, wovon ihr im Gesetz des Mose nicht für gerecht erklärt werden konntet, in diesem, Jesus, wird jeder, der glaubt, für gerecht erklärt. Das ist das Evangelium, das Paulus predigte. Wir haben ein Beispiel davon, damit wir es mit dem Evangelium vergleichen können, das wir heute predigen. Oft haben wir nur ein Teilevangelium und denken, wir hätten das volle Evangelium. Wir predigen die Vergebung der Sünden, aber nicht die Gabe der Gerechtigkeit. Und wir sagen den Menschen nicht, dass sie diese Gabe der Gerechtigkeit wirklich nutzen sollen. Koste es aus. Wenn Gott uns ein Geschenk gibt, wie können wir es dann leichtfertig behandeln? Das größte Geschenk von allen, der Segen Abrahams. Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt. Wir haben hier ein Beispiel. Der Apostel Paulus predigte tatsächlich nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch die Gerechtigkeit durch den Glauben. Preist den Namen von Jesus. Zurück zu Römer 8, Vers 8. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Manche Leute sagen, Pastor Prince, es gibt gläubige Christen, die im Fleisch sind. Nun, mein Freund, die Bibel sagt, ihr seid nicht im Fleisch. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Das Ihr bezieht sich hier auf gläubige Christen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Seht ihr das? Ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Geist. Und was seid ihr im Geist? Die Gerechtigkeit Gottes. Ihr seid gerecht. In Epheser heißt es, dass ihr den neuen Menschen, den Geistmenschen, angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind gerecht in seinen Augen, nicht durch unsere Werke, sondern durch sein Blut, durch Glauben an das, was Christus getan hat. Danke, Herr Jesus. Ist das nicht aufregend? Ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen. Bestimmt wird es euch segnen. Es stammt von einer Frau aus Texas und sie teilt Folgendes mit. Pastor Prince, ich hörte zum ersten Mal von deinem Dienst vor einigen Jahren, als ich im Gefängnis war. Meine Mutter erzählte mir von deinen Lehren über das Evangelium der Gnade und Gottes Liebe zu mir. Ich würde gerne sagen, dass ich, als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, sofort zu Gott zurückkehrte und anfing, richtig zu leben, aber das tat ich nicht. Drogen und Alkohol hatten mein Leben so fest im Würgegriff, dass ich die Aussicht hatte, mit einer Nadel im Arm oder einer Flasche in der Hand zu sterben. Nach vielen schlechten Entscheidungen hatte ich den Tiefpunkt erreicht. Ich hatte als Ehefrau, Mutter, Tochter, Freundin und Mensch versagt. Ich war völlig verloren und gebrochen.